Hab keine Angst, denn wir sind stark. So viel erlebt und wir stehen immer noch hier. Wir stehen alleine vor harten Zeiten. Doch wenn's um was geht, dann sind wir immer noch hier. Egal wie das hier endet, egal was auf uns zukommt, das ist doch Wahnsinn, wir sind immer noch hier. Komm, schau mir in die Augen, ich werde nichts bereuen, schon gar nicht mit dir. Halt dich fest an mir, ich halt fest an dir. Stürme ziehen vorbei und wir sind noch hier. Halt dich fest an mir, ich halt fest an dir. Und wenn sie alle fallen, stehen als letztes nur wir. Unzertrennlich, unvergänglich, Hand in Hand, nur du und ich. Wir sind unzertrennlich, unvergänglich, komm, ich halt dich. Keine Angst, ich halt dich. Zwei ganz allein gegen den Rest. Schau mal zurück, da waren doch immer nur wir. Haben alles gegeben, alles aus Liebe. Weißt du denn nicht, ich halt für immer zu dir. Egal wie das hier endet, egal was auf uns zukommt, das ist doch Wahnsinn, wir sind immer noch hier. Ich sag es dir noch einmal, ich werde nichts bereuen, schon gar nicht mit dir. Halt dich fest an mir, ich halt fest an dir. Stürme ziehen vorbei und wir sind noch hier. Halt dich fest an mir, ich halt fest an dir. Und wenn sie alle fallen, stehen als letztes nur wir. Unzertrennlich, unvergänglich, Hand in Hand, nur du und ich. Wir sind unzertrennlich, unvergänglich, komm, ich halt dich. Keine Angst, ich halt dich. Dann schau ich dir in die Augen und hab Falten im Gesicht. Sag, kannst du's mir dann glauben? Mein Leben lang lieb ich immer nur dich. Halt dich fest!